Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast, der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Zeit für den ultimativen Jahresrückblick in Form der 40. Blogo-Quest. Yeah! Heute mit Christophorus und Greifenklaue. Oh, ja, richtig motiviert eben. Wir beantworten die 5 plus eine Bonusfrage, die ich der Blogosphäre gestellt habe. Genau. Ja, und nehmen damit schon an der nächsten Blogo-Quest teil. Ich bin stolz auf uns. Ja, es rauscht nur so dahin. Sind damit jetzt schon mehr Podcasts 2019 als 2018 fast. Okay, also erste Frage. Welches Rollenspielereignis war für dich am prägnantesten in 2018? Hast du da was? Ja, war für mich ganz klar wieder die Slayvention. Ja. Weil so viel Cons oder besuche ich ja dann auch nicht. Aber es war halt, es ist ja immer jedes Jahr was Besonderes. Ja. Trotz dessen es sich wiederholt, aber es ist halt immer, es sind 3 Tage Action, nette Leute, geile Atmo, tolle Runden. Ja. Macht Spaß. Zugeben, das ist bei mir rangiert auch weit vorne. Ich versuche auch dieses Jahr auf ein bisschen mehr Kotz zu kommen, aber da haben wir noch eine Frage zu. Die Bonusfrage nämlich. Ja. Ich habe mir tatsächlich vom Ding aufgeschrieben, als ich die Gelegenheit hatte, der den Wind beherrscht, zu spielen. Und ja, dein Schamane. Ja, ich erinnere mich. Einen Schamanen gespielt habe, der nur in der dritten Person von sich gesprochen hat. Nämlich als der den Wind beherrscht. Und das wäre mal ein Sword and Sorcery Setting gespielt. Und der dachte, ich muss in die Magier besonders mysteriös sein. Und ich hatte irgendwie im Zuge der Charaktererschaffung die Herrschaft über ein Luftelementar bekommen. Genau, hat mir auch ausgewürfelt, ne? Glaube ich. Was ja, der war ausgewürfelt. Genau, ja, war cool. Der war auch ziemlich stark und mächtig und das hat mich dann wirklich tief getroffen, als ich es geschafft habe, den quasi für immer zu verlieren. Ja, stimmt, ich erinnere mich. War wirklich, ja, das war gut. Der den Wind beherrscht, sehr geknickt. Ja, und das war auch eine lustige Runde, beziehungsweise das hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Man hat aber auch gesehen, dass sich nicht jeder Spieler darauf einlassen kann, was immer ein bisschen schade ist. Weil ich meine, als Spieler weißt du natürlich, dass ich genauso wenig Ahnung habe wie du. Aber ich finde, der ein oder andere Spieler hätte sich so ruhig darauf einlassen können, dass der Schaman hier ein cooles Schauspiel macht. Und wenn er sagt, dass man muss rechts rumgehen, dass man dann gefälligst rechts rumgeht. Naja. Was guckst du mich dabei so an? War ich das? Nee, du hast, du warst mal im Zauberlegen. Ja, naja, so ist das dann halt. So spielen sich die Leute dann, ja, oder die Leute ihre Charaktere unterschiedlich. Es hilft ja nichts. Nee, das ist nur so eine auffällige Beobachtung. Ja. So, zweitens, wie oft bist du 2018 zum Spielen gekommen? Was wurde am meisten gespielt? Welches System hast du neu kennengelernt? Ich stelle mal die tollkühne Behauptung auf, dass wir beide am häufigsten DSA gespielt haben im vergangenen Jahr. Nee, ich habe nur 2-mal gespielt. Ach, ehrlich? Oder von mir ist auch 3-mal. Ich glaube, das ist das erste Mal, war ich dabei und das letzte Mal. Naja, zumindest hast du zur Runde gehört. Offiziell. Ja. Ja, also von daher kann ich sagen, ich bin also vielleicht 2-mal im Monat, wenn ich es mal hochrechne, zum Spielen gekommen. Das ist so schon eine ganze Menge. Ja, also dazu gehörten unregelmäßige, aber immerhin doch häufigere Dingbesuche. Also ich war letztes Jahr dann doch häufiger da als noch das Jahr davor. Dann halt besagte DSA-Runde, die ich noch hatte. Und ich glaube, damit erschöpfte es sich dann tatsächlich auch. Ja, aber es war eigentlich eine gesunde Menge, sage ich mal. Also das lief alles soweit ohne Probleme. Komisch, ich hätte genauso viel wie du. Für mich war das eine vollkommen zu wenig und unterfordernde Menge. Aber so ist jeder anders. Nee, irgendwie die Jahre davor habe ich deutlich mehr gespielt. Jetzt irgendwie dadurch, dass letztes Jahr Auto weg oder kein Auto zeitlang, viel öffentlichen Nahverkehr gefahren, also was einfach mehr Zeit kostet. Dadurch zum Beispiel ist die Dienstagsrunde weggefallen. Ja, ja. Die wir sonst regelmäßig gehabt hatten. Ja, unsere Donnerstagsrunde erstreckte sich auf dieses furchtbare DSA-Ding, wo ich den Grumpy-Zwerg. Ich musste nicht schauspielern, dass ich Grumpy war. Dieses Regelsystem hat mich so geärgert. Ja, dein übermächtiger. Nicht nur das, davon abgesehen. Auch die Zwerge haben die alle anders. Furchtbar. Aber bezüglich deiner Zeitproblematik, glaub mir, da bin ich wohl der Erste, der das nachfühlen kann, weil ich ja nun auch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin. Und das war halt auch der Knackpunkt. Also Ende 2016 habe ich ja nun den Arbeitsplatz gewechselt. Ja. Da, also 2016 noch habe ich ja auch noch ziemlich viel gespielt. Pathfinder war ja noch mit dabei und etc. Ja, und seit 2017 geht das halt nicht mehr. Und das kriege ich zeitlich nicht mehr auf den Schirm. Und wenn, dann würde es halt echt extrem Stress bedeuten. Aufgrund der Schichten ja auch und so. Du warst ja früher auch schon mal in Wolfsburg arbeiten und da hat man ja zum Beispiel die TCC-Runde in Wolfsburg, wenn ich an die noch erinnerst. Ja, das war aber nicht ganz so stressig, weil da konnte ich ganz bequem mit dem Zug von Wolfsburg nach Fallersleben fahren und das war jetzt nicht ganz so das Problem. Ja, also kurz vor persönliche Lebensumstände haben dazu geführt, dass wir weniger gespielt haben. Ja, leider. Da ich wieder ein Auto habe, spiele ich tatsächlich auch wieder mehr. Zumindest gehen wir dieses Jahr ja gut an. Ich glaube, das haben wir im letzten Blogquest schon berichtet. Richtig. Mit der Star Wars. Ja. Und der ich auch am Dienstag jetzt eine Infinity-Runde. Also das Infinity-Rollenspiel. Ja. Basiert auf 2D20. System. Genau. So fangen wir schon mal, starten wir schon mal gut ins Jahr. Ja. Ja, und bei mir kam noch deutlich dazu, dass hier als Händler. Hast du natürlich, früher bin ich zum Roten Spiel gefahren, um da zu spielen. Jetzt muss ich natürlich auf meinen Stand aufpassen, weil der die ganze Zeit, was heißt aufpassen, aber halt da sein, wenn ein Kunde kommt oder wie. Ja. Da ist so viel los, dass man da halt nicht so wie beim Ding nebenbei dann spielen kann oder so. Kunde droht mit Kauf, genau. Ja, und das ist auch sehr positiv, also. Das letzte Brot und Spiele, also das Dezember-Brot und Spiele, hat tatsächlich war mein Jahrestop-Umsatz, und hat sogar das vom Conventus Leonis, also vom eigentlichen Großkon, schlagen können. Ach, siehst du, Brot und Spiele war ich ja im vergangenen Jahr auch nochmal. Ja, das war sogar mein erster Besuch da seit. Das ist das, was seitdem das Brot spielt, ne? Das Kartenzeichen. Richtig. Nee, das doch Skatenzeichen, genau, ein ruhiges Jahr. Genau. Genau. Das war's. Hat sich Felix auch gekauft. Ja. Dein Mitspieler. Ja, also ein bisschen was hat man über das Ding und über das Brotenspiel mit sich halt kennengelernt. Aber es hat sich halt doch bemerkbar gemacht, dass man halt auch sich auf andere Sachen konzentrieren muss. Ja, also kennengelernt tatsächlich das ein ruhiges Jahr. Ein ruhiges Jahr. Die Indie-Spiele, die ja bei System Matters erscheinen, sind ja schon mal was Besonderes oder mal was komplett anderes. Ja. Ist mir jetzt auch ein bisschen hängen geblieben, von der Thematik her. Nicht immer positiv, aber nichtsdestotrotz ist es hängen geblieben. Und da würde ich mir auch gern mir mehr zulegen wollen. Und was mir noch sehr gefallen hat, war Coriolis, was wir auf dem Ding gespielt hatten. Das fand ich auch ganz gut. Ich habe gespielt? Ich bin der Meinung, ja. Ich glaube, da war ich so müde. Das kam dieses Jahr auch noch dazu, dass ich manchmal echt überspannt war und richtig K.O. Ja, na gut. Passiert. Das passiert, genau. Ja, dann haben wir drittens. Welches Rollenspielprodukt 2018, Klammer auf, aber nicht unbedingt aus 2018, hat dich am meisten überrascht, dir am meisten fürs Spielen genutzt? Ja, da ich gar nicht so wahnsinnig viel gespielt habe, also so unterschiedliche Systeme, beziehungsweise Systeme, die ich noch nicht kannte. Das war ja auch mal D&D 5 und so dazwischen, was man noch mal so gespielt hat. Hat mich aber Starfinder doch am meisten überrascht. Ja. Also ich habe ja viel gekauft, ja, wenig gespielt. aber so beim Durchlesen, Durchblättern ist mir halt Starfinder wirklich so ein bisschen als positivste, für mich persönlich positivste Überraschung hängen geblieben. Weil ganz einfach das, was mir an, habe ich auch schon in diversen Podcasts schon erwähnt, was mir an Pathfinder einfach nicht mehr gefällt, gefällt mir bei Starfinder einfach dieses bunte, übertriebene, okay. Science Fiction dann ja noch sowieso, und da kommt halt alles zusammen, es ist halt alles ein bisschen abgefahren dann da. Einzige, was mich nicht überzeugt hat, also zumindest jetzt beim Durchlesen, ich habe es ja noch nicht gespielt, ist halt die Weltraumkampf, die Raumschiffkampf Regel. Mechanik, die hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Muss man erstmal sehen, wie es beim Spielen läuft. Aber so beim Durchlesen im Internet ist das doch einer der Hauptkritikpunkte, dass das da nicht so richtig funktioniert. Aber davon ab, Geschichte, Welt, Atmosphäre, finde ich alles ganz toll. Genauso wie der Schatten des Dämonenlords. Ja. Was ja tatsächlich im Jahresausklang 2018 ich mir noch zugelegt habe, auch beim Durchlesen. Mir gefällt einfach dieses Dark Fantasy und auch dieser Horror-Aspekt kommt ja auch noch mit oben drauf. Da bin ich schon voller Erwartung, wie sich das spielt. Ja, verständlich. Das habe ich bei mir auch tatsächlich weit oben auf der Liste, aber da ich es noch nicht gespielt habe, habe ich es tatsächlich noch nicht reingenommen. Da ich übrigens heute gerade gepostet, was für die 2019 alles geplant ist. Das ist wieder eine ganze Menge. Ja. Und also das entwickelt sich gut und wenn sich das bewahrheitet, dass die Kampagnen wirklich sich so schnell spielen lassen in 10, 11 Spielrunden, dann glaube ich, ist das ein Spitzenteil. Ja, also in der Theorie, die Regelmechaniken geben es her. Ja. Mal gucken. Ja, ich habe noch D&D 5 aufgeschrieben, das ich relativ oft gespielt habe. Insbesondere Ravnica konnte durchaus überzeugen, das war sehr cool. Der Weltenband quasi der Magic-Welt, was halt insgesamt 10 Gilden, halt immer aus jeder Magic-Doppelfarbkombination, also ja, rot-schwarz, genau, weiß und weiter. Das hat wirklich, also quasi diese Magic, das Feeling, was man da hat bei Magic, kam dann auch im Rollenspiel rüber durch diese Gilden, das war schon ganz cool. Das war also nicht einfach nur so, sondern man hatte da durchaus Berührpunkte mit. Und ja, das hat auf jeden Fall seinen Reiz. Ja, ansonsten, ich würde trotzdem bleiben bei Beyond the Wall, das habe ich dieses Jahr auch wieder gespielt. Das kann man einfach aus dem Handgelenk mal leiten, so ein Abenteuer. Großartig. Ja. Dann haben wir, welcher Blogartikel, welches Video, welcher Karneval deiner Rollenspielkollegen, also quasi der Blogosphäre, haben dich 2018 am meisten geflasht? Ja, jetzt muss ich mich ja mal so ein bisschen hart outen, ja, weil ich mich in der Blogosphäre, in der RPG-Blogosphäre tatsächlich eher wenig aufhalte. Von daher kann ich da jetzt eher wenig zu sagen, weil wir auch wenig Podcasts hatten letztes Jahr. Wir haben uns ja 2017 noch relativ häufig mit den Karnevals beschäftigt. Da war natürlich auch das ein oder andere interessante Mal dabei, aber ich verfolge es leider nicht aktiv. Was ja auch einer meiner Punkte für 2019 ist, ja, mich mit den Themen ja mehr zu beschäftigen. Aber für 2018 muss ich halt sagen, da war ich dahingehend fast gänzlich raus. Ja, Skandal. Wir werden im nächsten Podcast überprüfen, ob sich das verändert. Ja, bitte, bitte. Ich bin ja auch schon, also dadurch, dass ich ja eine Blogo-Quest auf meinem Mist wachsen. Ich gehört. Ja, ist richtig. Aber da will ich ja noch nicht vorgreifen. Ja, also ich habe ja, was habe ich mir notiert, als Ideen, also meistens habe ich irgendwas beim Rorschach-Hamster, was mir gefällt. Aber das war letztes Jahr, glaube ich, war das nichts, was einem ins Auge sticht. Ansonsten in den Vorartikeln waren das immer seine adligen Familie, Auswürfeltabelle ist zum Beispiel ein super cooles Ding. Seine Begegnungen in den verschiedenen Geländetypen. Also so ein Highlight hatte er im letzten Jahr, glaube ich, tatsächlich nicht. Deswegen ist mir, hatte ich mir jedenfalls aber trotzdem aufgeschrieben, dass da kann man immer nach einem guten Artikel gucken. Hm. Denn die Interviews bei Nerds gegen Stefan gefallen mir meistens relativ gut. Vor allen Dingen findet der tatsächlich Leute von so obskuren Rollenspielen, von denen ich tatsächlich selber noch nicht gehört habe, obwohl ich auch an sowas sehr durchaus interessiert bin. Die Blockwatch vom Gelbe Zeichen ist eine sehr gute Dauerserie. Also da kann man jetzt schlecht eine einzelne hervorheben, sondern ist einfach, wenn man über die Blogosphäre informiert sein will, kann man da gut mitlesen. Gut, dadurch, dass es Pen und Paper News gibt, möchte er die wieder umgestalten oder möchte er die umgestalten, aber ohne Pen und Paper News mit der damaligen Form fand ich die auf jeden Fall sehr gut. Was habe ich hier noch? Karneval, achso, ja. Ja, beim Karneval hatte ich jetzt kein besonderes Thema ins Auge gefasst. Ja, wir haben ja ein paar mitgemacht, aber ich habe doch noch was gefunden, was ich auf die quasi nach oben heben würde. Und zwar ist das ein bei Jägersnet, nämlich die Cthulhu. Der Cthulhu-Podcast ging ja weiter. Habe ja vorhin erzählt, kein Auto. In der Zeit habe ich auch ganz wenig Podcasts gehört. Jetzt habe ich wieder Auto. allerdings mit Radio. Ich habe mir tatsächlich einen Übertragungsstick geleistet, den man in den Zigarettenanzünder steckt. Ja. Und dann quasi über Radio den MP3-Stick empfangen kann. Das hat aber den Nachteil, dass man den quasi nicht anhalten kann auf einer bestimmten Position. Das heißt, Podcast lässt sich damit echt schlecht hören. Für Musik geht das, aber für Podcast, also da muss man sich, wenn ich weiß, ich fahre eine halbe Stunde. Ja, jetzt die Frage, ob das ein generelles Problem ist oder ob das jetzt Problem des Sticks ist, dass der die nicht taggen kann. Das ist ein generelles Problem, weil das Gerät ja nicht weiß, wann ich zuhöre und wann nicht, sozusagen. Ach so. Ich muss das ja auch rausziehen, sonst saugt es mir die Batterie leer. Wenn ich das drin vergesse. ja. Naja, also soweit meine Probleme mit dem Autoradio, aber ich könnte auch einfach mein altes Autoradio aus dem Passat vielleicht rausnehmen und da wieder einstecken. Würde das Problem auch lösen wahrscheinlich. jedenfalls habe ich deswegen relativ wenig Podcasts gehört und habe das jetzt neulich mal nachgeholt und war ganz begeistert von der 6. Staffel des Cthulhu-Podcasts, welcher unter anderem nach Göttingen und in den Harz führt. Und jedenfalls ist das mit neuen Charakteren und ja, das ist sehr cool. Die sind sehr vorher die Gruppe, die ist halt häufig so ein bisschen Meta-Gaming gegangen oder hat Meta gesprochen. Und die sind wirklich sehr in-game-lastig, sprechen sehr so ein bisschen für die Zeit typisch. Also es klingt nicht so, als würde man 1980er spielen, sondern das klingt wirklich nach 1920er. Irgendwelche Studenten. Und den einen, der schon bei der Mafia-Staffel mitgespielt hat, der auch so ein bisschen den reichen Studenten spielt, der sich ein bisschen mehr erlauben kann, den finde ich auch sehr sympathisch. Der kommt gleich aus Österreich. Das muss ich immer sehr grinsen, wenn da irgendein Zote kommt. Ja, also und da ist jetzt jedenfalls die Staffel 6 führend bei mir. Also ich habe Staffeln 4, 5 und 6 nachgeholt. Mhm. Und ja, doch, 4, 5 und 6. Und die 7. ist nochmal mit denselben Charakteren und jetzt haben die ihr Studio abgeschlossen. Da bin ich gerade dabei. Ist auch sehr gut, glaube ich. Ja, aber da bin ich noch nicht durch. Die ist auch ein bisschen länger noch. Deswegen tatsächlich Staffel 6. Ja. Ja, dann haben wir noch 5. Welche sind die Medien 2018 für dich? Bester Film, beste Serie, bestes Buch, besser Comics etc. Alles klar, fangen wir an mit bester Film. Ja. Falsch! Ich weiß schon, welcher bei dir kommt. Ich kenne dich ja. Natürlich. So ist es nicht. Nein, ich wollte eigentlich sagen, dass das Medium 2018 bei mir, wie 2017 auch, wieder Netflix ist. Also so als Hauptkonsummedium. Ja. Weil da ja für jede Nische, für jeden Geschmack einfach was dabei ist. Der Umfang ist ja so dermaßen groß. Aber ich bin auch wenig zum Filme gucken gekommen. Einfach weil Serien besser in mein Zeitmanagement passen. Deswegen verfolge ich eigentlich eher mehr Serien. Und deswegen war ich auch weniger im Kino als gewollt. Vielleicht weil auch die Filme mich nicht angesprochen haben. Aber die ich gesehen habe, hat mich am positivsten Infinity War überrascht. Avengers. Mhm. Da habe ich mir deutlich weniger drunter vorgestellt. Aber ich fand den so überwältigend. Also es war richtig brachiales Popcorn-Kino. Fand ich super gut. Und natürlich weiß ich, dass dein Film des Jahres Solo ist. Stimmt fast, weil wo du Netflix erwähnt hast, gibt noch einen anderen sehr guten Film, Ei. Der auf Netflix lief und den du anscheinend nicht gesehen hast. Kommt drauf an. Also ein, zwei Filme habe ich ja schon gesehen. Die Ballad of Buster Scruggs. Nein, in der Tat. Kenne ich nicht. Das ist Six Ballads of Buster Scruggs. Ja, das von den Coen-Brüdern, was ja allein schon ein Qualitätsmerkmal ist. Die wollten eigentlich eine Serie machen, glaube ich. Und haben jetzt aber diese 6 Teile, die sie dafür gedreht haben, hintereinander gepackt. Und das sind halt Geschichten aus dem Wilden Westen und großartigst erzählt. Also ganz, also ich habe das schon vor 2 Monaten geguckt und neulich habe ich nachts noch über einen der Filme nachdenken müssen, wie grausam das eigentlich ist. Also das ist, ja, also muss Leute mal sich mal angucken. Wenn man auf Kronbruder steht, dann sowieso. Ja. Ja, und natürlich, der beste Kinofilm war so ganz definitiv. Also ich widerspreche jedem, der dem Film, der es wagt, den Film Qualitäten abzusprechen. Und zwar besonders den Leuten, die nicht im Kino waren und den gar nicht selber gesehen haben. Also bitte, bitte, bitte, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, guckt ihn euch an auf Video, auf DVD, auf Video finde ich gut. Lasst ihn nochmal im Kino vorführen für euch. wie auch immer. Ich finde, dass die Charaktere durchgehend gut getroffen sind. Lando Calrissian als Charakter fand ich den totalen Wahnsinn. Und ja, insgesamt ist das für mich der beste neue Star Wars seit Episode 1. Okay. Ja, man muss nach. Muss ich erstmal sacken lassen, ja. Ja, der Hörer bestimmt auch. Das heißt, ich habe Episode 4 bis 6 ausgenommen. Die unantastbar sind natürlich. Die sind, genau, die sind halt unantastbar. Ich finde es halt als, besser als Rogue One, den ich auch sehr gut finde, aber der setzt halt einen ganz anderen Ton. Solo trifft halt den typischen Star Wars Ton wesentlich besser. Und im Gegensatz zum Beispiel zu Episode 7, die ich ja auch gar nicht schlecht finde, die halt sehr viel Bekanntes wiederkäut, hast du bei Solo bekannte Charaktere, die aber auch, wo mal völlig neue und andere Aspekte der Star Wars Welt gezeigt werden. Mhm. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Ja, gesehen habe ich ihn noch nicht, aber ich werde es nach. Das noch. Das ist ja grausig. Genau, du bist so einer von denen, die hier nochmal ins Kino gehen müssen. Ja, auch wenn er nicht läuft, stellst du dich an, fragst, ob sie ihn nochmal für dich zeigen. Wenn sie es täten, sehr gern. Ansonsten werde ich mir auf Blu-ray holen, ja. So, beste Serie. Hast du da eine Idee? Ja, in der Tat. Was ich mir reingezogen habe während meiner verletzungsbedingten Pause, war, und da bin ich immer noch total geflasht von, Dirk Gently's Holistische Detektei. Ah, nämlich nicht. Mit Elijah Wood. Nee? Ja. Ich fand die spektakulär. Die ist mit Elijah Wood? Ja. Folge 1 schon? Ja. Folge 1 schon. Ach ja, klar. Nee, er ist der... Er ist dieser Portier. Dieser Hotelportier. Richtig, ja. Das genau. Ist auch das andere, kann ich nicht mehr nennen. Aber jetzt, wo es ab... Ich fand die echt super gut, weil die ja so meinen Terry Pratchett-Humor trifft. Und das ist ja auch genauso skurril, Schrägstrich Douglas Adams, weil das so genauso den Ton trifft. Gibt es ja da nur 2 Staffeln von, die habe ich auch weggesaugt, wie nichts Gutes. Serien gab es in der Tat 4 gute. Da fällt es mir auch schwer, da jetzt drüber zu urteilen, welche jetzt die beste für mich war. Also ich fand grundsätzlich Punisher zum Beispiel, fand ich richtig gut. Ja. Würde ich jetzt auch mit an oberste Stelle setzen. Was mich aber am meisten überrascht hat wiederum, war jetzt tatsächlich die neue Fassung von Sabrina. Chilling Adventures. Da hört man viel Gutes drüber. Auf Sabrina, ja, in der Tat. Also ich habe mir da auch, als ich das gesehen habe, erst so die Vorschau, oh mein Gott, weil ich kannte ja noch die 90er-Serie, die ja so mehr als seicht ging es ja nicht drüber hinaus, genau. Die erinnert jetzt aber allerdings eher so an ja, eine Mischung aus Twilight Zone und Buffy. Also ist schon ein bisschen düsterer gehalten, also hat schon einen düsteren Grundton. Ja. Humor ist halt auch drin, also klar sind ja vermeintliche Teenager, die ja da halt dann spielen, aber ich finde die toll, hat mich echt positiv total überrascht und musste auch erstmal gleich die erste Staffel, beziehungsweise die ersten Folgen jetzt gleich am Stück wegsnacken. Fand ich super, hat mich echt sehr überrascht. Patrick Götz hat die gelobt, da bin ich drauf aufmerksam geworden. Ja, also klare Empfehlung meinerseits. Ja, ich habe noch ein paar ältere Serien. Also erstmal muss ich allerdings, bevor ich zu denen komme, Daredevil Staffel 3, finde ich, toppt alle Staffeln und Serien aus, also von den DC-Serien, was davor war. Das fand ich immer richtig, richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Hatte sehr viel Spaß damit. Ja, ich auch. Genau, dann kurz nach Daredevil habe ich noch Fangbone entdeckt. Eine kanadische Animationsserie mit, ich glaube, 50 Folgen sind es. Und in jeder Folge sind 2 Teile, oder waren es 25 Folgen? Und in jeder sind quasi 2 Geschichten verarbeitet. So war es, genau. 25 Folgen mit je 2 Geschichten. Das ist quasi ein Barbar aus Skullmania. Muss von dort fliehen mit dem C des großen Zaubers. So, dass der große Zauber nicht mehr so groß zaubern kann. Und muss jetzt auf der Erde gerät dann quasi sein, oder findet er eine neue Freundschaft bei einem ja ganz normalen Nerd-Schüler, sag ich mal. Zusammen müssen dann halt immer die Angriffe von Drool, dem großen Zauberer, abwehren. Jawohl. Das ist halt sehr skurril, wenn er in der Klasse ist und dann halt Skullvanish, was weiß ich, der Lehrerin das Schwert anbietet, um weil sie, keine Ahnung was, war so. Er hat halt so typisch barbarenmäßig seine Sitten drauf und lässt sich da auch nicht von abbringen. Es führt halt ständig zu skurrilen Szenen und ist halt echt witzig. Ja, kann ich sehr empfehlen. Für Krimi-Freunde hätte ich noch The Fall parat, unter anderem mit Julian Anderson und dem Typen, der in wie heißt denn das furchtbare Kram? Diese Fanfiction für Frauen. Fanfiction für Frauen? Mit den Grey's Anatomy? Nee. Ich meine, das ist vielleicht auch egal. Jedenfalls, der wurde da groß entdeckt. Warte, ich finde es heraus. 50 Shades of Grey, meine ich, genau. Der männliche Hauptdarsteller, genau, der ist bei The Fall. Okay. Der wurde da quasi entdeckt, sage ich mal. Der ist quasi der Serientäter, der ja quasi junge Frauen stalkt, sehr genau beobachtet und dann ja, vergewaltigt und tötet. Und das klingt ja jetzt nicht so freundlich, aber es wird halt sehr genau auf den Täter geguckt, auch dass er Familienvater ist, ein eigenes Kind liebt und also sehr, sehr differenzierter Blick, mhm, zeigt diese Serie. Sehr spannend gemacht. Insgesamt über 3 Staffeln, 5 bzw. 6 Folgen. Und das ist wirklich spannend, den Fall zu verfolgen. Es geht dann auch darum, was weiß ich, welche Maßnahmen sind wir bereit zu finanzieren, um den Täter nachzujagen. Und also es kommt da sozusagen Polizeipolitik und Ermittlungsmethoden und alles Mögliche kommt da vor. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich überlege gerade, ob The Expanse, ob das die letzte Staffel letztes Jahr lief oder vorletztes Jahr schon. The Expanse, die zweite Staffel muss dies, also letztes Jahr 2018, ne? Genau. Ja. Aber das würde ich dann natürlich auch nochmal mit erwähnen. Also eine der besten Hard-Sci-Fi-Serien, die es. Ja, die erste habe ich sehr so begeistert geguckt, die erste Staffel, aber in die zweite bin ich auch nicht reingekommen. Okay. Erste Folge geguckt und keine Lust mehr gehabt. Umha. Ist manchmal so. Ja, ich habe eine Serie habe ich noch, die hast du bestimmt auch geguckt. Nämlich Disenchantment von. Ja, von Matt Groening. Genau. Ja. Mir hat sie sehr, sehr, sehr gut gefallen. Mir auch. Und war genau mein Humor und war auch sehr frisch. Im Gegensatz zu den Simpsons-Witzen, die halt mittlerweile so Mainstream-tauglich sind und auch eben nicht mehr ganz so lustig. Ja, er hat ja auch mal in einem Interview gesagt, dass Netflix ihm ja halt die Möglichkeit bietet, sich ja auch zu entfalten. Ja. Und er musste immer ja darauf achten, dass so eine Simpsons- oder Futurama-Folge nicht über 20 Minuten hinausgehen, also ja, mit so einem gewissen Rahmen. Und das durfte er jetzt hier bei Netflix, also da sind die Folgen auch mal durchaus unterschiedlich lang. Das kann durchaus sein, ja. Ja, hat er auf jeden Fall, hat er auch so einen durchgehenden roten Faden, sage ich mal, der sich so langsam aufbaut. Ja. Das ist genau. Schon nett gemacht und der gut, der naive Elfo heißt er, glaube ich. ja, durch der heimliche Held der Serie. Ja, mit dem geht's auch los. Ja, also jedenfalls, ja, sehr, sehr witzig. Ja, das sind so ein paar Serien, die ich auf jeden Fall nominieren würde. So, was haben wir noch? Bücher bestimmt. Ja, bestes Buch. Ich habe es mir einfach gemacht. Ich bleibe bei der Pathfinder-Reihe. Ich habe auch echt wenig gelesen. Deswegen ich dieses Jahr auch wieder bei der Reading Challenge teilnehme, um wieder mehr zu lesen. Es war zwar der Asien-Band sozusagen für der Pathfinder-Reihe, der dritte. Der war manchmal anstrengend zu lesen, aber der Autor hat das, glaube ich, schon echt gut gemacht, dieses Feeling da einzufangen und hat dann aus der Perspektive des Kundschafters, seines Leibwächters und des Hundes, die alle drei getrennt wurden, berichtet. Das war, ja, also letztlich hat es Spaß gemacht. Ja. Ja, viel gelesen habe ich auch nicht, aber das, was ich gelesen habe, war leider auch ein wenig spektakulär. Beziehungsweise, ich habe ja auch den ersten Band von dem Pathfinder-Roman gelesen. Bin ich aber auch sehr schwer reingekommen. Den ersten? Mhm. Ja, da bin ich richtig, da ging bei mir ratzfatz weg. Der zweite, der mich auch ziemlich negativ überrascht hat, war von Frank Schätzing, der neue. Also Frank Schätzing, ja, bekannt für Der Schwarm. Eigentlich ja auch ein ziemlich gutes Ding. Der neue heißt Die Tyrannei des Schmetterlings. Und dann geht es also um künstliche Intelligenzen und so ein Kram. Der war aber so furchtbar. Mhm. Einfach weil der war auch furchtbar geschrieben. So überbordend. Er geht da so in Landschafts- oder Umgebungsbeschreibungen, Situationsbeschreibungen auf. Die Sonne strahlt rot, bricht sich in den Wolken und was man so von ihm gar nicht kennt, sag ich mal. Wäre wahrscheinlich eher sowas, dieses Drohnenland war es vielleicht für dich gewesen von Tom Hillebrand, glaube ich. Der auch ab und zu beim Spiegel hier über Rollenspiele schreibt. Das habe ich als Hörbuch gehört. Okay. Das ist halt auch relativ aktuelle Thematik, Drohnen halt. Ja. Und da geht es, glaube ich, darum, dass eine Drohne einen Mord auf... Nee, wie war das? Auf jeden Fall eine Drohne in der Nähe eines Mordes ist, so viel sei gesagt. Okay. Drohne einen Mord aufzeichnen, wie auch immer. Ja, das wird nachermittelt. Naja, okay. Ja, nee, also da war ich, hat sich jetzt auch nicht so halt dann vom Hocker gehauen, im Gegenteil. Ja, und damit erschöpft es sich eigentlich auch schon fast für dieses Jahr. Ja, dafür bist du voll ins Medium Comic eingestiegen, hast du da ja, erstaunlicherweise. Besten Comic vom letzten Jahr? Ja, also ich hatte mir erst die Masters of the Universe Reihe aufgeschrieben. Ja. Weil ich da doch... Das hatte ich beigepflichtet. Weil ich da doch, ich erwähne das schon sehr häufig, also weil ich positiv überrascht war, was man da mit dem Stoff einfach gemacht hat. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass man das so in der Form noch rausziehen kann. Also war super. Die Star Wars Comics würde ich jetzt aber auch auf eine Stufe stellen, die ich hier habe. Ja, von, das ist quasi die offizielle Heftreihe, ja, von Marvel jetzt wieder, nachdem sie vorher lange bei Dark Horse war. Und die gibt es als Trade Paperbacks. Genau. Ja. Also ja. Der erste Band, den finde ich persönlich absolut Wahnsinn, weil der Ton der Filme, also quasi zwischen Episode 1 und zwischen Episode 4 und Episode 5 genau getroffen wird. Richtig. Das ist echt Wahnsinn. Das finde ich auch. Und auch spätere Bände, wo es dann um Obi-Wan geht, so ein bisschen um seine Geschichte, auch Obi-Wan, total, ja, super gut. Der hat übrigens auch noch einen zweiten Auftritt. Der ist auch sehr geil. Ja. Ja, also die Serie ist auch auf jeden Fall sehr gut. Kann man immer gerne weiterverfolgen. Genau. Ich habe mir aufgeschrieben, hat mich glaube ich schon im letzten Jahr begeistert, aber auch dieses Jahr, also auch im Rückblick auf also vorletztes Jahr begeistert, so, aber letztes Jahr halt auch noch. Manifest Destiny, mittlerweile in Band 6 angekommen. Das sind also die Expeditionen in den Westen Amerikas. Ah ja, sind das nicht die irgendwelchen Monstern dann da begegnen? Ja, genau. Ah, okay. Das heißt, das ist eine Expedition, die es in echt gab, aber die im Comic ist natürlich dann so eine Wirt-Expedition, die also mit einem Haufen ehemaliger Gefangener, die halt freigelassen wurden dafür, dass sie da mitgehen, sowie einigen Soldaten so, und dann genau, und zwei Offiziere sind dabei. Und sie haben zwischendurch noch einen Fort gerettet, deswegen sind noch einige Frauen dabei. Dann haben sie noch einen Trapper oder Kundschafter dabei, der eine indianische Frau hat, die auch sehr mysteriös ist. Oder was heißt mysteriös, ist nicht unbedingt, aber sie kann halt sich relativ gut zur Wehr setzen. Und spricht, glaube ich, besser Englisch als der Trapper selber. Der ist aber auch eine Sensation, der ist dann halt mal wochenlang verschwunden oder so. Kommt dann nackt aus dem Busch wieder. Dafür ist er ja auch Trapper. Ja, genau. Ja, und genau, es geht darum, dass halt irgendwie am Anfang geht es so los, genau, da wurde dem Präsidenten halt irgendwie so ein Monsterzahn oder irgendwas gebracht, und na, deswegen sollen die da auf Kundschaft gehen und sich das halt mal genau angucken. Ja, und die entdecken dann, dass es da halt so eine Art Tore gibt, also groß, also vielleicht 20, 30 Meter hohe Bögen. Und immer in der Nähe dieser Bögen ist mal irgendwas mutiert oder irgendwelche gefährlichen Monster oder sonst was. Und es ist aber so abwechslungsreich, dass man das echt gut lesen kann. Mittlerweile sind sie, glaube ich, schon 2-3 Jahre unterwegs. Also jedenfalls machen sie gerade ihr Winterlager. Nee, ich glaube, es ist ihr erstes Winterlager. Oder ihr zweites? Na, jedenfalls, das ist schon sehr, sehr cool, was da alles abgeht. So. Sonderkategorie habe ich noch beste Manga. Ja. Also. Da habe ich noch Apo Sims. Das hat mich jedenfalls, der erste Band hatte mich überzeugt. Ich Bin mal gespannt. Am zweiten Band habe ich noch schon liegen. Das hatte ich am Gratis Comic Tag gelesen. Ich bin ja großer Fan von so einer Blame-Geschichte. Blame ist halt so eine überbordene, ja, Dungeon, moderne Dungeon-Struktur aus Gängen, Hallen, Brücken innerhalb eines riesigen Komplexes. Also alles Droge und alles Mögliche. Und am Anfang der Comic-Serie, der ist halt auch wirklich nur ein Killi, der da rumläuft und im Prinzip kaum spricht. Ab und zu hat er so eine Art, oder hat so eine Art Partnerin, mit der er kommunizieren kann, so eine virtuelle Intelligenz, aber im Prinzip spricht er kaum. Und Aposims spielt jetzt auf dieser Struktur und erfährt, dass es wohl so eine Art Komet ist oder so. Ja. Und auf der Oberfläche entsprechend eisig kalt. Und ja, da versuchen die Leute zu überleben. Und auch dort gibt es diese seltsamen Maschinenwesen und ja, man entdeckt die Welt da so langsam. Hm. Also, ja, genau. Blame selber gibt es ja auch jetzt gerade wieder als neue Auflage. Das ist auch ganz gut als Master Edition. Ich glaube immer zwei der alten Bände in einem neuen Band, im bisschen größeren Format. Das gucke ich mir auch gerade noch an. Finde ich einfach beeindruckend, was ich für diese Techno-Dungeons, also dieser Zeichenstil ist einfach gewaltig. Mhm. Ja, was das angeht, da haben es die Japaner einfach drauf, ne? Mhm. Also auch so, was die Fantasie angeht, oder also wie sie es umsetzen. Ja, also die, was sie für Ideen die Geschichten haben. Sind alle häufig fantastischer als das, was du aus typischerweise aus dem amerikanischen Markt kriegst. Da hast du jetzt mal neben Superhelden, wo sich die Geschichten häufig wiederholen oder kaum zu erkennen sind oder so zerstückelt sind, dass gar keine Geschichten mehr sind, sondern nur noch Episoden. Bekommen sie auch andere Sachen aus Amerika, aber trotzdem kaum etwas ist so. Die Japaner können einfach Story. Ja, ja, das viele, muss man denen lassen, ja. Was weiß ich, der auf den Zeichenstil bei hier Attack of Town Titans, da konnte ich ja fast selber zeichnen. Aber ja, die Geschichte das, dahinter das, was halt, da als Geschichte hintersteckt, ja, ist halt wirklich schon sehr dicht und sehr, sehr cool überlegt. Also, ja, und oftmals auch ja auch sehr philosophisch, ne? Also na ja, wird auch viel hinterfragt und, ja, und das liest man hier eher weniger. Aber ja, ist schade. Ist also für mich schade, weil ich kann mit diesem Zeichenstil einfach. Ja, man muss halt. Ich kann es einfach nicht. Stehen, ja. Ja. Ja, aber manche Zeichenstile sind ja auch besser, wie gesagt, wie die von Blame. Also klar ist das immer noch ein Manga-Eska-Zeichenstil, aber du hast halt gewaltige. Einfach die Strukturen sich anzugucken, ist einfach toll. Ja, ja, da gehe ich konform. So, ich habe noch beste Hörspiel. Oh, Mensch, das sind ja hier. Jetzt werde ich überrascht hier mit, ja, mit Bonusfragen. Ja, da steht ja etc. Ne? Ja, ja, ja. Ja, ich kann jetzt mal erzählen. Nicht bei Hörspielen habe ich die Funkfüchse. Die ich in letzter Zeit, glaube ich, dreimal eine Komplettdurchführung gehabt. Ich höre die mal auf YouTube. Ja, also ich habe sie auch alle 15 Original-MCs natürlich stehen. Aber ja, abends auf YouTube. Zuhören ist auch schön, weil die gibt es tatsächlich noch ohne Werbeunterbrechung, was ja auch sehr nervig sein kann auf YouTube. Und die Funkfüchse sind zu ihrer Zeit natürlich eigentlich weit voraus, weil das so genial ist, wie die auf ihre Fälle kommen. Und dadurch, dass sie sich mit den Handgurken, also sprich den Funkgeräten, miteinander verständigen können, ist dadurch nicht unmodern, weil das genau würdest du heute so auch einen Fall aufbauen, halt bloß mit Handys. Ja. Ja, also deswegen, ich höre die gerade vermehrt und immer wieder gerne und das ist auch schön mal, wenn die drei Fragezeichen hier als Bösewichte durch die Gegend laufen. Die Sprecher zumindest, ja. Ja, und hier gibt es ja noch die Folge mit Kima als letzte Chance. Ja, interessanterweise ist das eine der oft zitierten Folgen, also die sogar positiv herausstechen. Die wäre auch noch heute so anwendbar, sag ich mal, in Sachen. Ein positives Beispiel für Integration sozusagen. Ja, das wären die Funkfüchse. Und ich habe neulich erfahren, dass es in Wolfsburg auch eine Jungdetektivserie gibt. Hat ja schon erzählt. Nein. Es stand ganz vorne groß drin in der Zeitung. dem werde ich nochmal nachgehen und nachrecherchieren, weil es stand leider keine E-Mail, keine Webadresse bei. Aber es ist anscheinend schon der vierte Teil, der als so ähnlich wie das mit den Einzeldetektiven, die Werbung für das Hamburger Parlament machen und ja jedes Mal in der Folge irgendwie da hingehen und dann Kleinigkeit erklärt wird. So ähnlich scheint das dann auch hier für die Wolfsburger Jugenddetektive zu sein. Und wurden jedes Mal anscheinend was von Wolfsburg weggesprengt wird oder so. Ja. Ja, Hörspiel, sehr schönes Thema. Also ich höre seit Jahren im Prinzip rauf und runter immer die drei Klammeraffen. Eine halbe Stunde später? Ja, genau. Genau, das sind immer so fünf Minuten Fälle, in denen halt dann die Abenteuer der drei Fragezeichen aufs Korn genommen werden. Und zwar, und das, wohlgemerkt, gut. Haben sie das so gemacht, dass sie immer die aus den Originalhörspielen quasi Stimmen rausschneiden und neu zusammenmixen, so einen neuen Fall. Oder? Ja, also es gibt schon drei, also zwei Hauptsprecher. Also die sind ganz normal, die sprechen ganz normal, aber halt, wenn jetzt Skinny Norris. Ach, Skinny zum Beispiel, Norris war das immer. Genau, so, Andreas von der Meden, der Sprecher von Skinny Norris, da kommt dann mit irgendwelchen Zitaten dann immer, die halt dann aus den alten Hörspielen rausgenommen wurden. Ja. Genau. Und da halt auch noch, also aus anderen Hörspielen im Prinzip ja auch, so alte Sprecher mit reingeschrieben werden. Ja gut, aber Skinny Norris Zitate machen sie immer von Andreas von der Meden. Das muss aber nicht ein Original, also muss sie nur anhören wie Skinny Norris. Das kann dann, glaube ich, auch aus einem anderen Hörspiel mal sein. Ja, klar, es kann, also, kann dann auch sein. Das haben sie relativ geschickt gemacht. So oft taucht er auch gar nicht bei drei Fragezeichen auf bei den alten. Ja. Ferienbande höre ich auch immer mal wieder gern. Gut, ja. Genau. Ich glaube, die allerneueste kenne ich noch gar nicht. Muss ich unbedingt nachholen. Ja, mit dem Clown. Ist auch sehr gut. Da geht es übrigens auch um. Die Funkwüchse kommen auch drin vor. Auch, der Kerl hat auch Geschmack, der die Ferienbande gemacht. Ja, Kai Schwind. Genau. Ja, ich habe mich ja schon mal ausführlich darüber beklagt, warum der nicht drei Fragezeichen macht. Der hat ein viel, viel besseres Gespür dafür, wie so eine Hörspielfolge aufgebaut sein muss. Der hat ja die letzte drei Fragezeichen Live-Tour-Folge gemacht, die wirklich hervorragend war. Und das ist auch das einzige hervorragende in den letzten Jahren, was von drei Fragezeichen war. Nein, es gibt eine drei Fragezeichen Folge, die muss ich dir ja nochmal. Ja, die alles ist Unsinn. Nein, die ist wirklich gut. Unerträglich. Ich habe übrigens auch neulich 10 oder 3 Fragezeichen-Folgen neu gehört. Alle schlimm. Ja, es ist aber eine Kurzgeschichte in dem Fall. Die spektakulär. Die muss ich dir mal vorspielen, bei jemand Zeit. Ja, ja, nein, ansonsten Hörspiele. Ich weiß nicht, ob du Foster kennst. Foster sagt mir nichts, nee. Nee, okay. Ja, ist halt auch so ein Standard-Dämonenjäger Gedöns mit Thomas Nero Wolf als Hauptsprecher, also die Stimme von Hugh Jackman, Wolverine. Ich habe es noch nicht gehört, aber du hast mir neulich erzählt, dass nämlich Schwarze Sonne fortgesetzt wird. Ja, korrekt. Ich selber habe es noch nicht gehört. Aber nicht gehört, okay. Nee, leider noch nicht, weil ich müsste erst wieder bei Folge 1 anfangen. Und Schwarze Sonne hat das Problem. Was hindert dich? Ja, man kann es leider nicht nebenher weghören. Man muss wirklich total super aufpassen, weil ja die vielen Zeitebenen ineinander greifen. Ja. Und da muss man, also das muss man wirklich intensiv hören. Da bleibt dann nichts anderes übrig. Da gebe ich dir recht. Wo hast du mitgesprochen? Das war doch Schwarze Sonne, oder? Ja, war Schwarze Sonne, ja. Ah, war Schwarze Sonne, genau. Als Nikola Tesla. Jawohl. Genau. Der wird auch mal sehr exzentrisch, auf wie ich in anderen Filmen dargestellt. Ja, in dem Fall ist er ja ein Frauenheld. Und wird dann ja von Fans umlagert und so. Ja, genau. Respekt. Ja. Gut, dann kommen wir noch zur Bonusfrage. Bonus. Warst du 2018 auf einer Rollenspiel-Convention? Wenn ja, wie war es? Ich war ja nur auf einer. Der Slayvention. Der Slayvention, genau. Und die ist immer wieder toll. Ja. Also kann man jetzt auch nichts anderes zu sagen. Atmo ist halt toll. Das Schloss da, wo war die Burg, den man spielt, die ist super. Ja, und damit erschöpft es sich leider. Also sonst habe ich keine einzige Convention. Wenn man auf der Burg spielen will, ich glaube, die irgendwie Midgard-Con ist es auch. Ja, stimmt, hast du erwähnt, ja. Also, wir würden zur Slayvention mehr einladen, aber die Plätze sind da echt ausgereizt. Ja, und auch super schnell weg. Also maximal, glaube ich, 30 waren es oder 40? Nee, ich glaube 30. 40? Okay. Ja, bin auch gefühlt ungefähr so, als wenn die Rolling Stones ein Konzert geben. Die Tickets sind irgendwie binnen weniger Stunden gefühlt, sind die Plätze weg. Ja. Also da sollte man sich jetzt schon einig sein, wir sind schon einig, wer hinfährt, glaube ich. Ja. Von uns. Ja. Kann man nur so bestätigen. Gut, ich war noch auf der Convention Leonis. die war für ihre Verhältnisse auch wieder sehr klasse. Ja, mittlerweile bin ich da halt als Aussteller, beziehungsweise bei Kommandos Lohnes auch beim GW-Stand mitgeholfen. Mhm. Zwei Wochen vorher war die erste Red Lion Con, das ist eine Tabletop Con. Ja, auch als Aussteller voller Erfolg. Dieses Jahr werde ich versuchen, dort ein D&D-Probespiel zu etablieren, so dass die Leute auch die Möglichkeit haben, halt ein bisschen Rollenspiel kennenzulernen. D&D ist ja so ein Begriff, sage ich mal, dass ich mir vorstellen kann, dass der Einladung das mal ausprobiert. Ja. Ich versuche dazu, die 1-Stunden-Abenteuer von der Dungeon Master Guild, nee, wer ist der? Doch, DMG, ja, genau. Dungeon Master Guild zu nutzen, damit ja, das Problem an Proberunden ist halt immer, wenn die einen kompletten Tag brauchen, die Leute kommen dahin, um halt verschiedene Tabletops kennenzulernen, haben die Möglichkeiten, das, das und das zu spielen. Und wenn du halt ankommst, ja, kannst du auch 8 Stunden lang dieses Abenteuer und kannst halt nichts anderes machen, dann haben die eigentlich eine ganz andere Erwartung. Die wollen halt was schnell kennenlernen. Wenn du sagst, es dauert jetzt 1-2 Stunden, dann sind die, glaube ich, dafür offener. Mhm. Und es ist auch fairer denen gegenüber, weil die ja tatsächlich mehrere Sachen kennenlernen wollen. Vollkommen zurecht. Jo. Ja. Ja, ansonsten haben wir damit Games Workshop wohl die komplette Etage, was auch sehr interessant sein dürfte. Ja, der Halunken-Call ist halt ausgefallen in letzter Minute. Da wollte ich auch. Da wollten wir hin, richtig. Ja. Das wäre bestimmt spannend gewesen. Aber ich habe mir sämtliche niedersächsische Cons vorgenommen und angeschrieben und mal gefragt, wie es dann mit dem Händler aussieht. Und je nach Antwort werde ich dann den einen oder anderen besuchen. Ja. Ja, vielleicht kommst du auch mit. Ja, ich glaube, der nächste ist jetzt der große Heinz-Con, glaube ich, im März. Oder gibt es noch einen davor? Achso, ja, Heinz-Con ist ja eher so ein, oder dadurch, dass man da übernachtet, das heißt ja eher, würde ich eher mit der Slavenschen vergleichen, sozusagen. Ist natürlich ein bisschen größer, aber ja, da man da Uhrwerksachen spielt nur und ja, im Stand wollte ich da nicht machen, aber auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, wenn man sich da, was weiß ich, bei jemandem fragt, wie zum Beispiel mal Grund und da einen Meter haben kann und dann zum Beispiel die RPG-Tischmatten da hinstellt und noch irgendwas, sag ich mal, Neutrales, was für Uhrwerkler interessant ist, dann vielleicht ja doch, wenn man da nicht selber die ganze Zeit anwesend sein muss. Ja. Ja, und dann kann man da zum Beispiel, ach ja, die Dungeons Lair würde ich natürlich gerne hinstellen. Ja, genau, also da wäre ich tatsächlich interessiert, habe auch mittlerweile einen Mitfahrer. Ja, aber das habe ich jetzt tatsächlich nicht dazu gerechnet. Ja, ansonsten ja, Ork in Oldenburg, Sparrenkorn in Bielefeld, dann hast du noch namenlose Nacht und oh ja. In Osnabrück gibt es auch noch was, Rubicon heißt die mittlerweile nicht mehr, hat eben irgendwie eine Sommer-, eine Winter- und eine Frühjahrskon. Weiß ich nicht, wie groß die sind, halt alles Sachen, die ich nachgefragt habe. Ja, werde ich mich mal versuchen, ein bisschen mehr umzutreiben. Sehr schön, guter Plan. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, können wir dementsprechend auch mehr Podcasts aufnehmen von irgendwelchen Cons, wie die denn waren. Oh ja, ja. Ja, vielleicht auch mehr mit Gastinterview, meine ich. Ja. Das legendäre Martin-Sabel-Interview von vor diversen Jahren. Ja, ach so. Das grüne Highlight gewesen. Das hast du geschrieben, die Hörspiel... Die Hör mich. Hör mich. Ja. Ah ja, genau. Die Hör mich 2019. Ja. Genau. Die ist erst im September, das heißt, man fließt ja noch viel Wasser. Das stimmt. Hat sich aber gemausert, muss man an der Stelle mal sagen. Hat ja angefangen als reine Fanmesse, sag ich mal. Also als reines Fan-Ding, wo im Prinzip erstmal nur so ein paar Hörspielfans zusammengetroffen sind, um sich da auszutauschen. Und dann kam er so mit den ersten Gästen aus der Hörspielbranche und mittlerweile ist das ziemlich groß geworden, also verhältnismäßig groß geworden. Also es gibt deutlich mehr Gaststrecher. Ich habe gelesen, seit 2 Jahren ist Pop.de da. Als genau, richtig, auch als Sponsor. Ja. Und jetzt sind sie zum ersten Mal Sponsor oder so. Genau, jetzt sind sie Sponsor geworden. Und ich habe auch mir tatsächlich mal angeguckt, wie teuer da ein Tisch ist. Und festgestellt, dass das ziemlich günstig ist. Ja, also so riesig ist sie jetzt natürlich nicht. Also jetzt nicht kein Vergleich zur Hörspiel, damals von Lausch organisiert. Das war natürlich ein ganz anderes Kaliber. Aber nichtsdestotrotz, sie ist gewachsen, immer so über die Jahre hinweg immer ein bisschen mehr. Ja. Es gibt ja ein paar ganz viele Ankündigungen, so was weiß ich. John Sinclair meets Dorian Hunter Hörspiel zum Beispiel. Genau. Also wie gesagt, ist erst im September in Hannover. Werden wir sicherlich auch noch das eine oder andere Mal vielleicht noch mehr drüber sagen können. Ja. Das Programm steht noch nicht hundertprozentig fest. Aber auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich war das letzte Mal vor 2 Jahren da. Ah, okay. Glaube ich, ja, verpasst. Spaß gemacht. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, nein, nicht unbedingt bis dahin, sondern vielleicht ein bisschen früher. Ja, hoffentlich ein bisschen früher. See you soon. Bis dahin.